Wasser, grüner Knabe. Da fühl ich mich viel wohler, wenn ich meine Pumpgun habe. Der Knabe für so viele, Bombe für Kalle, Bombe für Helmut, Waffen für alle. Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle. Bombe für Kalle, ne Bombe für Helmut, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle.